Hör auf Gottes Wort, lauf nicht länger fort. Jesus wartet jetzt vor deiner Tür. Lass dich auf ihn ein, bitte ihn herein. Nimm ihn an, es liegt bei dir. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet mich, lauf ihm nicht fort. Er gibt Lebenssinn, wende dich zu ihm. Er befreit dein Leben von der Schuld. Er macht alles neu, ist dir täglich treu und er liebt und trägt dich mit Geduld. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Folge seinem Ruf, er, der alles schuf, bietet dir das neue Leben an. Erfüllt deine Zeit, gibt Geborgenheit, das ist mehr, als man erwarten kann. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort.